Jetzt können wir. Jetzt. Guten Tag, Akribius. Guten Tag, Rio. Wer bist du? Was machst du? Ich bin immer noch Akribius. Ich mache Kunst. Ich bin Autodidakt. Ich bin Maler, Musiker, ja, Komponist, alles Mögliche, was man ja an Talent haben kann. Hast du das gelernt? Nein, alles selber beigebracht. Wie? Damals in meiner Kindheit, als ich mich schon mal alleine in mein Zimmer verkrochen habe und ja, mich ans Keyboard gesetzt habe und nach Stück für Stück mich damit vertraut gemacht habe. Mit dem Keyboard, aber du spielst ja jetzt Klavier mittlerweile. Ja, das hat sich übertragen dann aufs Klavier. Ja, Klavier spiele ich noch nicht lange, also gut jetzt ein Jahr, kann man sagen. Spielst du nach Noten oder? Nein, alles nur frei raus, alles nur Gehör. Ja, wie machst du das? Wie bitte? Wie machst du das? Ja, hinsetzen und loslegen, ne? Kann man jetzt schwierig so hier erklären. Also ich setze mich hin und fange halt einfach an. Also kann ich jetzt nicht erklären. Ich könnte jetzt auch nicht wie andere nur nachspielen oder so. Also nur per Notenmäßig. Ne? Noten kann ich ja gar nicht mehr. Konnte ich mal. Ich kann sie leider nicht mehr. Aber jo, ich setze mich hin und fange an und spiele los. Wie machst du das mit dem Malen genauso? Ja, dann suche ich mir ein Gemälde, also ein Bild aus, ein Foto, je nachdem, ne, oder was man sich wünscht. Und ja, auch da setze ich mich hin und zeichne das mir dann ab. Also einfach frei raus. Hast du ja bei deinem Bild auch gesehen, was ich dir gemacht habe. Ja, oder bei Holgi. Oder, ja, halt. Und wie mischst du die Farben? Wie machst du das? Ja, wie man Farben mischt, je nachdem, was man für Farben braucht. Ja, aber die Farben sind ja sehr natürlich, die sind ja wirklich 1:1 detailgetreu. Wie kriegst du es hin, dass die Farbe, die du da siehst, auch wirklich 1:1 übertragen ist auf das, was es werden soll? Indem ich probiere, ausprobiere und halt, wenn ich jetzt weiß, das ist was Beiges oder so, dann weiß ich, aha, weiß, und dann tupfer braun mit rein. Ganz klein, also mal als Beispiel, verrühre das und dann wird es halt gleich beige oder Hautfarbe zum Beispiel. Wie oft probierst du das? Also wie oft machst du irgendwie... Zweimal, das reicht dann schon, dann kriege ich das meistens hin. Ja, das ist schon wenig. Also ich könnte das ja nicht. Ich könnte das nicht. Ist nicht schwer. Okay, jetzt aktuell sind wir gerade im Unperfekthaus. Richtig. Was erwartet uns denn jetzt hier im Unperfekthaus? Ja, im Unperfekthaus in Raum 404 erwartet euch derzeit eine Ausstellung von mir. Mit meinen Gemälden zu Tschernobyl und zum Thema Ruhrkunst im Raum 404. Am 30. April erwartet euch ein Live-Konzert von mir mit meinen eigenen Songs, die ich selbst kombiniert habe. Ich würde mich mega freuen, je mehr Leute kommen, umso schöner. Und ja, halt wegen dem Jahrestag zu Tschernobyl hauptsächlich möchte ich dann gerne ein paar Songs vortragen, ein bisschen von meiner Reise erzählen. Die Bilder werdet ihr auch noch sehen. Es wird live, also Bilder zu sehen, noch zu sein von meiner Reise. Ich war ja vor Ort gewesen im Oktober. Ja, und da möchte ich noch ein bisschen was dazu erzählen und halt meine Songs vortragen. Du hast gerade gesagt, Jahrestag Tschernobyl. Richtig. Was für ein Jahrestag ist das? Jetzt am 26. April ist der 31. Jahrestag, also 31 Jahre her, von der Katastrophe aus Tschernobyl, wo der Reaktor hochgegangen ist. Hm. Warum fasziniert dich das? Oder wo ist da jetzt die Spannung hinter, dass man sagt, okay, ich mache was zum Thema Tschernobyl? Die Spannung hat sich entwickelt aus dem Thema Fukushima, als 2011 in Fukushima die Katastrophe passiert ist, was fast authentisch zu der Katastrophe in Tschernobyl ist. Ja, somit hat sich das bei mir entwickelt, dass ich zu Fukushima einen Song geschrieben habe. Und das wurde dann halt immer mehr. Es hat mich sehr interessiert und ich habe mich dann halt intensiert zu Tschernobyl, dass da auch immer was passiert ist. Und so hat sich das dann halt entwickelt. Und aus Tschernobyl wurde dann das Bauwerk, der Sarkophag, der innerhalb von 206 Tag- und Nachtschichten hochgezogen wurde, die Faszination da zum Thema, dass ich mich jetzt halt dafür interessiere und mich nicht mehr loslässt. Die Faszination zum Thema Tschernobyl und oder auch zum Sarkophag? Also, oder sind das zwei Themen? Oder? Ja, die Hauptfaszination geht natürlich auf den Sarkophag. Alles, was mit ihm zu tun hat. Seine Bauweise, sein Aussehen, wie er halt tapfer da seit über 30 Jahren steht und das alles aushält und so weiter. Wie die Helden ihn gebaut haben. Er wurde ja nicht gebaut, hat man mir gesagt. Man hat ihn montiert. Mhm. Ja, also das ist die Hauptfaszination. Aber rundum bin ich halt auch gerne bereit, den Leuten, irgendwie möchte ich den Leuten auch helfen und so weiter. Und wer sind die Helden? Die Helden sind die die man Liquidatoren, hat man sie damals genannt, ne, die man gerufen hat, die freiwillig damit helfen, damals die Sachen, also den Reaktor abzudeckeln, auf gut Deutsch, der offen war. Und dafür hat man den, so nennt man den Sarkophag gebaut. Richtig. Und das sind Helden. Warum sind das Helden? Ja, warum sind das Helden? Die Frage stellt sich gar nicht. Weil ja, die halt Strahlung, dermaßen Strahlung ausgesetzt waren, 6 Stunden am Ort gearbeitet haben, wo hätte gar keiner arbeiten hätte dürfen. Die Maschinen, die sie versucht haben einzusetzen auf dem Dach, die Trümmer weggeräumt haben, haben die Schaltkreise versagt durch die starke Strahlung. Ja, musste wieder der Bioroboter ran, die Menschen, was in dem Moment wieder Helden sind. Weil sie wussten, sie werden verrecken. Ja, gut, viele leben noch, aber die meisten sind halt gestorben. Hm. Weiß man, wie viele gestorben sind? Oder 90.000. 90.000 sind gestorben? Es wird zwar immer nur erzählt, ja, so 50.000 oder so. Jetzt von den besagten Helden 90.000 oder was? Oder? Ja, insgesamt, also allgemein. Ja. Okay, ich meine jetzt, wie viele Helden sind gestorben? Ja, Helden habe ich jetzt auch nicht so genau, also die genaue Anzahl kann ich jetzt leider nicht nennen, aber da wird es wohl auch so auf über 50.000, 60.000 rausgehen. Weißt du noch, wie viele Leute da im Einsatz waren? Weiß man das? Boah, aus dem Kopf leider jetzt so. Wie kamen die denn überhaupt dahin? Weil da hat ja keiner gesagt, so, wer will denn hier freiwillig mal so ein bisschen arbeiten? Nee, die wurden mit Bussen damals, ne, sind die dann... Wie hat man die überhaupt gefunden, die Leute? Also wie hat man gesagt, ja, du machst... Ja, man hat gesagt, wer bei der Armee ist, also wer Soldat ist, muss bleiben. Mhm. Ne? Also wer dann dort war, musste dann bleiben, durfte nicht wieder zurück. Mhm. Die mussten bleiben und erstmal helfen, die waren verpflichtet. Nur Familien, die man zu spät evakuiert hat, durften Pripyat verlassen. Mhm. Alles, wer in der Bundeswehr war, alles, der Zivilist war, musste... einspringen. Ob er wollte oder nicht. Es haben aber auch viele freiwillig gesagt. Also ich habe ja mit mehreren gesprochen, die mir dann auch gesagt haben, was hätten wir tun sollen? Wenn nicht wir es gemacht hätten, wer hätte es dann gemacht? Mhm. Ja, also das hat man mir so ins Gesicht gesagt. Die wurden dafür aber gut bezahlt, oder? Nein. Das ist ja, was ich so anprangere. Sie warten bis heute noch auf ihr Geld, was ihnen zusteht. Mhm. Also Ilias, der zum Beispiel die Nordseite des Sarkophags mitmontiert hat, er hat mir erzählt, als ich vor Ort war, die werden wie der letzte Dreck behandelt. Also nix, die kriegen kein Geld dafür, die haben so einen scheißleppigen Orden dafür gekriegt, so ein Stück Metall und das war's. Ja? Okay. Mehr war nicht. Und vielleicht eine scheiß Urkunde und das war's gewesen. Ja, bis heute noch, kriegen die nichts. Die sind ja auch mehrfach, haben die ja schon gestreikt, weil sie ihre Rechte eingefordert haben. Okay. Ja, wo sie dann aber beseitigt werden und so weiter. Ne? Also das hat mich richtig schockiert. Oder was halt noch mich schockiert hat, wo er sagte, wer keine Behinderung hatte, aber mitgeholfen hatte, wurde nicht als Liquidator anerkannt. Nur wer eine Behinderung hatte, wurde als Liquidator anerkannt. Also du meinst, der danach halt eine Behinderung hatte? Ja. Ja, der danach halt geschädigt war dadurch. Ja, oder es haben sich auch viele, so sagte mir, dass Ilias auch reingeschmuggelt, die schon eine Behinderung hatten und gar nicht an der Beseitigung der Katastrophe mit beteiligt waren, sich einfach mit reingeschmuggelt und das ausgenutzt haben. Ich war hier dabei gewesen, ich habe dort mitgemacht hier. Das ist geil. Ja, das ist schon. Ja, aber dann ist ja eigentlich klar, also dann weiß man ja, warum es halt sehr schwer ist, diese Leute auch gerecht zu belohnen. Weil wenn sich da so Trittbettfahrer einschmuggeln, dann ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Ja, ja. Wie sieht denn das heute aus mit der Rente und so? Wie sieht denn das aus? Genau, das ist das Hauptproblem. Darüber kämpfen die immer noch und bekommen sie halt nicht. Was ich ja sehr, ja, was mich sehr sauer macht, wo ich auch natürlich an dem 30., wenn ich hier mein Live-Konzert gebe, auch öffentlich was dazu sagen, auch nochmal mit sagen werde. Weil dann tendiere ich wieder rüber zu der Touristik, ich weiß, aber ja, das Geld, was für die ganzen Touristik Agenturen eingenommen wird, könnte man ja eigentlich für die Helden ihre Rente oder für die Kinderheime oder Krankenhäuser, die kriegen ja nicht mal ihre Medikamente bezahlt, hat er mir gesagt. Die müssen ihre eigenen, teilweise können die ihre eigenen Medikamente, die sie brauchen, weil sie halt Strahlenkrankheiten haben, ihr ja zum Beispiel fallen die Zähne aus, ja, und so weiter. Ja, da kriegen die ihre Medikamente nicht, das müssen sie selber latzen von dem bisschen Geld, was sie ja eh schon haben. Ja, das ist bitter, mir der Arsch. Sorry. Das ist natürlich bitter, ne? Das ist schon ziemlich bitter eigentlich. Also, lass uns mal kurz, wo wir gerade hier bei Touristik dann auch sind. Es gibt Touristen, die da hinfahren. Richtig. So. Du warst ja selber auch dort. In dem Moment, ja, war ich auch ein Tourist und war auch dort. In dem Moment bist du ja auch Tourist. Ja. Ja. Ja und? Ja, wo ist dein Geld halt dann hingegangen? Ich meine, wenn du halt selber auch Tourist warst, warum prangerst du dann selber Touristen an? Der Unterschied ist, dass ich da war, um da um meine Arbeit zu machen. Ja. Also für mein Projekt, weil ich diesen Leuten auch helfen möchte, weil ich es auch anprangere, weil ich auch den Mut in Arsch und Hose habe, auch anzuprangern, hier so und so, das geht nicht. Oder wie, du hast ja jetzt mitverfolgt, meine Nachricht, ne, den ich von meinen Kontakten aus der Ukraine, du hast ja jetzt wieder mehrfach mitgesehen, wie die Leute mit mir weiter in Kontakt sind und gut finden, was ich mache, gut finden, was ich anspreche, was ja oft so schön gerne unterm Tisch getan wird, weil wir haben ja unsere Touristen, wir wollen ja unsere Gäste nicht verlieren und so weiter. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt dahin fahre und mit einem Dosimeter da stehe, am besten noch nackt baden im Abklingbecken, ja, oder noch grillen im Roten Wald, ja, oder wie du ja die Tage auch gesehen hast, wo ich sagte, jetzt hier, wo die Sachen halt zerstört werden, da wird halt Randalismus gemacht, oder wo ich dir auch schon zeigte, wo die dann in den Masken drinnen liegen, hier an den einen Raum, wo der voller Masken da ist, wo die da drinnen liegen und für einen geilen Schnappschuss, ja, das ist ein Unterschied, sowas mache ich nicht. Ich bin dort, um da meine Arbeit fortzusetzen für mein Projekt und für die Leute. Deswegen mache ich ja die Ausstellung, schreibe die Songs, gehe auf Seiten, die so, ich sag jetzt mal, freaky sind, die mich dann danach blockieren. Ja, oder sagen, ja, du bist doch krank, Kai. Ja, oder hier, wie warst du mit den schrägen Kai da unten oder so? Weil sie sehen, dass ich nicht freaky bin. Oder wann ich den Arsch in der Hose habe, anzuprangern. Hier, Leute, ihr euch da verhaltet, das ist scheiße, das geht nicht, das ist ein Friedhof und kein Spielplatz. Wenn ihr Spaß haben wollt, sucht euch hier einen Lost Please. Es gibt hier genug Lost Please. Ja, und Deutschland oder wo auch immer. Ja, und dann muss man nicht dort, wo Leute heute noch verrecken, dahin und yeah, geil, yeah. Das ist ein Unterschied, das mache ich halt nicht. Was ist dein Projekt? Mein Projekt, ja. Sage Fahrgeschichte von Forschung, mein Projekt ist halt Kunst und halt anprangern, kritisieren, aufwecken, die Leute aufmerksam machen. Was halt da unten auch passiert, was viele nicht wissen, das werde ich dann halt auch am 30. zeigen. Die Bilder werde ich ausdrucken, wie die dann in den Autoscootern sitzen oder wie die sich in das Riesenrad setzen oder wie die ihre Späßchen da unten machen. Mein Projekt ist auch zu erreichen. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich das mache, wenn ich Fördergelder kriege, je nachdem, es zu erreichen, dass man auf die Leute guckt und sagt, stimmt, was der sagt, stimmt, diesen Leuten muss geholfen werden. Es kann nicht sein, dass die ihr Leben riskiert haben, dass wir weiterleben dürfen und kriegen ihr Geld nicht. Wie kommt das Thema denn in Deutschland an? Also wie kommt dein Projekt in Deutschland an? Boah, so groß. Gar nicht. Also sehr schlecht. Also, aber warum? Ich meine, das ist ja jetzt ein Thema. Wir haben ja da jetzt drüber gesprochen, das ist ja ein wichtiges Thema auch. Warum kommt das in Deutschland? Ja, warum weiß ich doch nicht, warum? Warum nur Igno oder Ablehnung oder der ist so schräg. Oder bei mir halt kein Wow-Respekt kommt oder bei mir halt kein Boah, wow, was du machst, klasse oder so. Weiß also ich nicht. Dein Projekt kommt in Deutschland nicht gut an. Richtig, aber da unten kommt es an. Ja gut, klar, weil die ja unmittelbar betroffen sind. Deswegen verstehe ich ja, dass es bei denen gut ankommt, auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe noch nicht, warum es in Deutschland nicht gut ankommt. Was verstehe ich halt nicht. Ja, ich verstehe es seit Jahren auch nicht. Wobei Fotografen dann hergehen, die Seiten habe ich dir auch gezeigt, die nur Fotos hochladen oder posten, wo dann halt kommt, wow, Respekt und danke für die Bilder. Das kommt an. Aber einer, der malt, der Songs schreibt, der auch vor Ort war, der mit den Helden gesprochen hat, der sogar sein Gemälde unterschrieben lassen hat von den Helden, sowas ignoriert man dann. Keine Ahnung. Hasst man mich, weil ich so bin? Ich weiß es nicht. Ich rede seit Jahren, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich nicht freaky genug. Vielleicht sollte ich auch mal nackt baden im Abklingbecken. Vielleicht sollte ich auch mal grillen im Roten Wald. Vielleicht sollte ich auch mal mit dem Dosimeter überall rumrennen und lil. Vielleicht werde ich dann beliebt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich nicht dumm genug. Keine Ahnung. Gut, das kann ja auch daran liegen, weil du Themen ansprichst, die vielleicht jetzt nicht so beliebt sind. Vielleicht liegt das daran. Ja, aber die Fotografen, die ja nur ihre Bilder hochladen und posten, kriegen ja auch Feedback. Ist ja das gleiche Thema. Ich rede von Fotografen, die auch Tschernobyl-Bilder nur Fotos hochladen und teilen. Die kriegen ja auch ihr Feedback. Und da kommt, wow, Respekt und danke für die Bilder, sag ich ja gerade. Nur wenn es der Akribius macht, kommt, Ignore, der ist ja schräg, du bist doch krank, werd mal erwachsen. Wie ist das Feedback bis jetzt auf die, wie lange läuft die Ausstellung hier gerade schon? Seit 1. April. Seit 1. April. Wie ist das Feedback bis jetzt? Wir haben heute den 14.04. Wie läuft das? Ignore. Läuft. Aber es muss ja, wie gesagt, es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum die Leute, ich meine, die hängen ja hier die Bilder, ja, warum die Leute sich halt, du hast ja auch unten deine Zettelchen dran. Eben, mit E-Mail-Adresse, wo man mir schreiben kann. Wo man dich halt kontaktieren kann. Bisher noch kein Feedback bekommen, kein Kontakt oder so. Ja, ist natürlich schon komisch eigentlich, ne? Weil die Bilder sind halt wirklich gut, also das kommt mal dazu, die Bilder sind wirklich gut, die sind super gemalt, das ist gar keine Frage, ja? Also das ist zweifelsohne. Wir werden die Bilder auch nochmal mit verlinken. Wir werden nochmal zeigen und so. Die Bilder sind wirklich klasse. Vielleicht liegt es am Thema. Vielleicht macht den Leuten Tschernobyl vielleicht auch Angst. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Nochmal, die Bilder, wenn Fotografen... Ja, nicht die Fotografen. Ich meine die selbstgemalten Bilder jetzt. Ach so. Mhm. Vielleicht macht den Leuten das Thema generell vielleicht auch Angst. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Ja, oder ich bin zu vielseitig talentiert. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich nicht langweilig genug. Vielleicht ist es halt, weil er Klavier spielt, weil er Gitarre spielt, weil er Songs schreibt, weil er malt, weil er dort war und so weiter. Ja, das kann natürlich. Also ich kenne keinen, der so viel alleine macht zu diesem Thema. Tut mir leid. Klingt jetzt arrogant, aber... Wie viel, was bringt uns in die Zukunft jetzt? Also was kommt jetzt in Zukunft? Wie lange hängen die Bilder hier? Also die Bilder, habe ich ja vorhin gesagt, die hängen bis 30. Juni. Ja. Ja, habt ihr die Gelegenheit, die Bilder euch anzuschauen? 2017. Richtig, genau. Genau, 2017. Was ich dazu halt mit erwähnen möchte, ist, ich male ja alles. Wenn jetzt einer kommt, ne, und sagt hier, Mensch, Kai, das gefällt mir, das hätte ich ja gerne. Ich habe jetzt auch gerade wieder einen Auftrag für einen Kampfsportler. Kommt auf mich zu, seid nicht schüchtern oder was, quatscht mich an, ich male euch alles. Was, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Rio hat es ja miterlebt, ich habe sein Avatar gemalt. Was kostet das, wenn du alles malst? Ich meine, was ja, es kommt jetzt drauf an, was man möchte. Ne? Wie groß ist das Bild? Ja, es kommt auf die Größe an. Genau, also Farbe, was brauche ich an Material? Jede Farbe. Aber wie schwer so, ist das Bild? Sagen wir mal so von bis. Sagen wir so, wo ist der Einstieg? Wo steige ich ein, wenn ich in Schwarz-Weiß bin? Man steigt bei mir bei 200 Euro ein und dann aufwärts. Und dann aufwärts. Und dann ist auch kein Ende in Sicht. Aber 200 Euro ist halt so der Einstieg für genau. Für und noch weit runter gehe ich nicht. Mhm. Ja. Okay, ja, das ist ja schon mal eine Ansage halt. Ne? Also man kann dich kontaktieren und sagen, das hätte ich gerne gemacht. Ja, kommt auf mich zu, was ihr haben wollt. Oder schickt mir ein Bild und sagt, boah, Akribis, Mann, geil, das hätte ich gerne so handgemalt auf Leinwand. Oder ich hätte es gerne in Abstraktform. Ich übe mich ja gerade zur Zeit mit Abstrakt zu Tschernobyl. Ich bin gerade dran. Das Bild hast du heute übrigens gar nicht gesehen. Doch, habe ich gesehen. Was ich da Vorzeichnung war, sehr gut gesehen. Hat schon 8 Likes. Alles gekriegt. Schon gesehen. Das ist das Schild von... ist kein Schild, das ist das Modell, was ich gerade mir... Ja, aber oben drauf ist ein Schild. Ja, da ist ein Schild. Ja, das habe ich schon alles schon wahrgenommen, alles schon gesehen. Ich dachte zuerst, dass... Weil du nichts gesagt hast. Nee, aber es sieht aus wie das Bild, was gezeigt wurde, wo oben zerstört wurde. Ist so ähnlich. Aber das ist aber nicht das. Das ist aber sieht so ähnlich aus. Das war vom Café, das was zerstört, haben sie übrigens jetzt wieder repariert. Ja. Das was zerstört wurde, haben sie... war auch vom Café gewesen und das, was ich gerade mal krampfhaft versuche zu malen, einfach nur mit Bleistift mal ein bisschen probieren. Zack, das hat schon 8 gefällt gekriegt. Ne? Ja, aber das sieht gut aus. Das ist auch eine gute Skizze. Also die gefällt ich finde es noch nicht gut, aber gut. Ich bin ja akribisch, wie ihr wisst. Ja, ist deswegen auch der Name. Also man kann dir ein Foto schicken oder irgendwas und sagen, hier, wenn ich will das haben, auf 1,70 Meter oder 2 Meter mal. Ja gut, aber dann ist ja nicht mehr 200 Euro. Aber man kann ja halt dann geht's aufwärts und natürlich. Größe, ne? Und dann sagen, hier, was kostet mich das? Und dann legst du los. Und oder Arztpraxen, die sagen, Mensch, hier in unserem Wartezimmer oder was auch immer. Wie lange brauchst du denn für so ein Bild? Je nach Grad des Schweres, also es kann eine Woche werden, es kann aber auch wie bei 4 Tage, zack, fertig, ne? Wie bei Holgi war, zack, fertig. Ja, verstehe ich, das ist gut. Was ja noch halt bei mir oft mit passiert ist, hier wie bei der einen, ne, wo du auch dabei warst, wo man mir erst verspricht, ja, man teilt meine Sachen, auch hier die Tschernobyl-Leute. Und dann weigert man sich auf einmal. Oder man bedankt sich einfach nicht dafür, dass ich jemanden Gemälde gemacht habe. Da wird halt nicht Danke gesagt. Oder mal, was ja das Ziel war, es öffentlich zu machen. Ne? Dafür habe ich ja zum Beispiel für H. Ne, das Bild gemacht, dass man... Also alles so Sachen, wo ich halt ohne Grund... den behandeln wir halt scheiße ohne Grund. ich verstehe es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Ja? Ja, verstehe ich. Also liebe Leute da draußen, solltet ihr das, einige dies hören, seid so lieb, schreibt doch einfach mal drunter, was könnte es denn sein, warum, weshalb man bei Akribius so, ja, wie soll ich sagen, ignorant oder, es muss ja einen Grund haben, muss ja irgendwo herkommen, es kommt ja nicht einfach so, Ja, das ist jetzt der erste Teil der Serie. Wir werden eine Serie machen, das Richtig. Haben wir ja gesagt. Wir werden so einmal die Woche, wenn wir hier im Unperfekthaus auch sind, werden wir das Ganze auch ein bisschen dokumentieren, ein bisschen begleiten. Oder wenn Fragen sind, da haben ja Leute Fragen. Genau, wenn halt Fragen kommen. Ja, also da werden wir das Ganze hier ein bisschen vor Ort begleiten, ein bisschen was dazu erzählen, wie das halt da so aussieht. Ja, das werden wir halt tun. Ja, gibt es hier was du jetzt noch loswerden möchtest, so zum ersten Teil der Serie? Irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das wäre mir jetzt noch wichtig, im ersten Teil der Serie erwähnt zu haben. Also mir wäre erstmal lieben Dank, dass das hier heute passiert. Also erstmal lieben Dank für den Podcast hier. Und das Zweite, was mir halt ganz am Herzen liegt, wäre halt, dass es so viel wie möglich hören und dass man mich ja halt auch mal ernst nimmt mit all meinem Tun, was ich halt strampel. Ja, du weißt es ja seit Jahren. Du kannst es ja eigentlich auch mal bestätigen, ne, was ich seit Jahren alles mache und tue. Und ja, würde mich freuen halt auf Feedback und nicht immer nur, ach, wir gucken weg, das ist der Akribius, schnell weggucken. Wie erreicht man dich? Man erreicht dich auf Twitter unter @akribius, genau. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Die E-Mail-Adresse steht auch hier überall an den Gemälden, gedankenflut@googlemail.com. Da erreicht ihr mich, die Telefonnummer per Anfrage. Du bist ja auch hier im Unperfekthaus als Künstler eingetragen. Richtig. Und auch da erreicht man dich, wenn man nach Akribius auf der Unperfekthaus-Seite sucht. Das heißt, ja, ich stehe auch drin mit meinem Projekt, ja, genau. Das findet auch, ihr auch, wenn ihr unter Projekte geht und sucht Akribius, da stehe ich auch drin. Ich gucke mir das nochmal eben ganz schnell an, ob das stimmt, was wir hier sagen. Ich meine, es ist so, wenn man auf der Unperfekthaus-Seite sucht, dann findet man das auch. Du brauchst auch nur Akribius Unperfekthaus eingeben. Dann müsste ich schon auftauchen unter Projekt, ja. Dann machen wir das mal direkt hier. So, Akribius Unperfekthaus, tatsächlich. Ja, das ist so. Wenn man da nach Akribius sucht, dann findet man auch direkt auf der Unperfekthaus-Seite das Projekt. Du hast den Raum jetzt bis zum 30. Juni. Genau, 6. Richtig. Und am 30. ganz wichtig, Konzert. Aber du bist ja langfristig Künstler hier, das heißt, man sieht dich auch woanders noch wahrscheinlich Bilder aufhängen. Wann trifft man dich immer hier? Hast du das so irgendwie hinterlegt, wann man dich hier trifft? Aber wie man dich kontaktieren kann, ist aber auch klar. Ja, das steht ja, wie gesagt, überall auf der E-Mail-Adresse. Ja, das ist alles super. Also da erreicht er mich jedenfalls immer. Also bin auch gerne bereit, wenn man sagt jetzt hier, Mensch, können wir uns mal treffen, schreibt mich an oder dann gebe ich euch auch gerne meine Telenummer, dann können wir mal einen Termin machen. Das ist doch super. Aber seid nicht schüchtern, quatscht mich an. Ich bin kein Monster oder weiß ich nicht. Ich bin ja schüchterner Typ eigentlich. Ich bin ja mehr so der Schüchterne. Ja, ich bin eher der unter die Leute möchte. Nur man irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Die Rampensau. Ja, das sagt man mir oft. Die ja. Rampensau. Und ja. Wie gesagt, wichtig halt, 30. April gebe ich hier ein Live-Konzert am Klavier, an der Gitarre. Und aber das haben wir ja eh noch mal vor. Das werden wir noch ganz oft erwähnen. Wir werden auch live dieses gesamte, auch nochmal dann streamen am 30. wo die Leute halt nicht dabei sein können. Da werden wir das auch nochmal live alles raussenden und so. Das machen wir dann auch nochmal. Damit ist für die Leute, die nicht kommen können, weil die gerade aus München Stress oder so haben oder gerade nicht können, weil damit das nicht verloren geht für die. Ja. Ja, da würde ich erstmal sagen, danke. Ja, danke an Rio hier. Also ganz lieben Dank und ja, folgt auch weiter den Rio. Ja, danke. Folgt Akribius.